Hallo, mein Name ist Hiob. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre geworden, das soll ich sagen. Früher hieß ich V-Mann und ihr hört Hip-Hop ist mit meinem Mann Eko Ludit. Und dieses Jahr, 2011, kommt im Oktober mein neues Album Drama Konkret raus. So mit 12, 13 habe ich Gabba gehört vor allem, also Hardcore-Techno. Bin aber über zwei Kollegen aus der Schule bin ich zum Hip-Hop-Mobil gekommen, wo Rebel One damals mit denen eine Gruppe hatte, die hießen Reimbande. Und da sollte ich erst DJ werden. Da habe ich aber den Plattenspieler von meiner Mutter erstmal vergewaltigt und kaputt gemacht. Und dann später war ich dann beim Hip-Hop-Mobil und dann hatten wir an demselben Tag noch einen Auftritt. Und dann sollten da irgendwelche Scratches eingeübt werden, wo mir dann aber schnell gesagt wurde, ah nee, lass mal und so und die Plattenspieler und die Nadeln. Und also habe ich da Backups gemacht und so bin ich dann dazu gekommen, Rap zu machen im Endeffekt. Aber obwohl ich noch gar keinen Rap in dem Sinne gehört habe, großartig. Ich habe mich da mit der Kultur noch nicht auseinandergesetzt. Ich war zwar einmal auf dem Street Jam, auf dem Helmholtzplatz, den es damals gab, aber es ist nicht so, dass ich zu der Zeit nur Hip-Hop gehört hätte, also eigentlich kaum. Ich habe dann erst 94 angefangen, Hip-Hop auch zu hören. Also obwohl ich da schon angefangen habe, auch eigene Texte, so die ersten, obwohl die meisten Sachen waren eigentlich auswendig gelernt von anderen Gruppen. Ich weiß nicht, von Microphone Mafia war so der erste Text, den ich konnte, von TCM, Microphone Mafia, falls ihr das was sagt. Und dann bin ich eigentlich ganz ehrlich, ich glaube, übers Kiffen vielleicht, also so über Cypress Hill, Wu-Tang und irgendwelche Radiomitschnitte. Dann, da hatte man dann auch relativ schnell die Gelegenheit, halt auch die Sachen zu hören, Lloyd Finesse und Stone Age und Gangsta und den ganzen Kram. Also eigentlich muss man ja auch sagen, dass es damals die Mainstream-Musik war. Also das war ja sozusagen Hip-Hop in der öffentlichen Wahrnehmung, waren ja diese Gruppen. So diese halt irgendwie in Aspects oder so damals im Rolling Stone, die waren ja die Vertreter der Kultur. Auch wenn man es ja heute gern verklärt als Untergrund oder so, aber damals war es ja überhaupt kein Untergrund. Und dann hat man einfach immer gerappt, irgendwie, überall, wo man war. Dann gab es irgendjemand, man konnte Beatbox, dann hat man halt wirklich rumgesessen. Und das war so eine Alltagsbeschäftigung, irgendwie, das Joint rauchen, rappen, Hacky-Sex spielen. So. Die Zeit, über die ich rede, ist 95, so. Also das ist einfach auch die Musik, die mich sozusagen geprägt hat, so. Wo ich sagen würde, okay, das ist halt der Sound, 95, 96, mittlerweile natürlich auch andere Sachen, aber woher ich sozusagen komme. Und diese Frankfurt-Geschichte, glaube ich, hat so 97, 98 angefangen, dass ich mit Martin angefangen habe, Musik zu machen, mit darüber auch Marcello kennengelernt habe. Und da, da sind wir dann eigentlich jedes Wochenende halt mit eigenem Mikrofon bewaffnet, halt auf Private Partys, in irgendwelchen Clubs, überall, wo Hip-Hop lief oder auch nicht unbedingt Hip-Hop lief, haben wir da eigentlich unseren Kram gemacht, so. Es gab in Berlin, sagen wir mal, wirklich aktive Rapper, vielleicht 100, 200, also die viel überall zu hören waren. So die Hip-Hop-Szene, wo dann auch die ganzen Writer mit am Start waren und die Breaker und so wie man es irgendwie aus den alten Märchen kennt. Und das ging halt irgendwann zu Ende. Also ich denke mal so 2000, 2001, werden die aber viele erzählen, dass dann halt dieses Unity-Ding irgendwie den Bach runtergegangen ist, so. Also das meine ich damit, also dass man sich immer getroffen hat mit den verschiedensten Leuten, zum Beispiel früher Rapper Mittwoch in der Uferfabrik in Tempelhof unten, da waren ja von BC bis Gauner alle, so, und das war jetzt nicht ein großes Problem, so, man war halt trotzdem irgendwie, wenn vielleicht auch nicht respektiert, aber dann wenigstens toleriert, aber dann es gab einfach eine Zeit, wo dann halt wirklich komplett immer die Bühne irgendwann von welchen völligen Idioten irgendwie okkupiert wurde. So. Und damit meine ich nicht BC, weil das ist noch die alte Generation. Und dann wurde es einfach anstrengend. Und dann sind auch bestimmte Veranstaltungen weggefallen. Und beim Mittwoch gab es ja dann irgendwann nicht mehr und viele andere Geschichten. Und da hat man sich natürlich, hatte man einfach nicht mehr diesen Anknüpfungspunkt. Und ich hatte dann einfach auch nicht mehr das Bedürfnis, jetzt überall mich dauernd exponieren zu müssen. Und da habe ich auch irgendwann gelangweilt, einfach dieses ganze Freestyle-Ding. Und dann gab es natürlich auch einen Zeitpunkt, wo ich einfach dachte, oh, mach ich das überhaupt weiter so? Weil mich die Musik auch, die zu dem Zeitpunkt rauskam, einfach weil man noch so drin war in diesem Jahr, das ist der aktuelle Hip-Hop. Das war irgendwie, man hat sich damit trotzdem noch identifiziert so. Und sich halt der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich löse mich jetzt davon, jetzt immer den neuesten Scheiß feiern zu müssen so. Und einfach die Musik zu machen, auf die ich Bock habe so. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich angefangen habe, ernsthaft einfach Musik zu machen so. Also eigentlich Fragmente, würde ich sagen. Also alleine schon, wenn du siehst, dass es 3 Jahre gedauert hat damals. Also ich war jetzt nicht, ich hatte wirklich nie so einen, keinen guten Output, hatte ich nie. Also zu der Zeit zumindest. Da hat man sich halt hingesetzt, wenn man Bock drauf hat, irgendwie Rap zu machen. Es war halt wirklich so eine Sache, die kam dann irgendwie aus so einer Laune heraus. Irgendwie, manchmal hat man monatelang an meinem Song gesessen oder so. Also, und das hat sich natürlich geändert. Also spätestens, als ich Dilemma dann kennengelernt habe, so, und wo man halt wirklich mehr oder weniger Deadlines hatte für Tracks und wo man halt sagen musste, okay, bis dann und dann wollen wir das Album fertig haben oder so. Also die Arbeitsweise hat sich natürlich geändert. So. Und vor allem, dass man auch von vornherein Stichpunkte hat, ein Konzept, was ich früher nicht hatte. Ich habe früher runtergeschrieben, also von Ende, vom Anfang zum Ende hin. Und heutzutage steht halt eigentlich schon alles und muss halt bloß noch zusammengefügt werden. Also dieser Rap-Text, ich schreibe nie runter zum Beispiel mehr. Die Zeiten sind vorbei. Also ich fange nicht an zu schreiben und dann fällt mir die nächste Zeile ein oder so. Sondern die Zeilen sind eigentlich schon da. So einzelne Zeilen, die halt vorhanden sind, die jetzt auch nicht unbedingt hätten, die ich jetzt nicht für den Track zum Beispiel geschrieben habe, aber ich sammle halt alles so. Ich sammle halt jeden Schnipsel, jede Line oder was ich, wenn ich mal was in der Zeitung lese oder so oder im Buch oder irgendwie eine Line, die mir gefällt. Oder kann auch nur ein Wort sein oder so. Also heutzutage ist es eigentlich eher so ein Puzzle. Aber ich würde jetzt nicht über mich selber sagen, ich schreibe jetzt tiefe Texte oder so. Aber es muss mich schon selber auch bewegen. Also so eine Phrase oder so, wo man einfach sagt, die klingt gut und die sagt, das Bild ist einfach, das erzeugt dann in mir irgendwas. Also irgendwie eine Emotion. Also das ist mir schon wichtig. Es also muss jetzt nicht jede Line so sein, aber wenn mich jetzt Musik gar nicht mehr irgendwie berührt, dann muss man die auch irgendwie nicht machen. Also ich muss sie da nicht machen. Es gibt auch Tracks, wo es mir wo drauf geschissen so ist, wo es halt auch mal Halligalli sein kann, aber das ist eigentlich seltener. Also es muss irgendwie eine gute Pointe am Ende sein, obwohl das macht der Morlock auch nicht anders. Auf Apokalypse waren mehrere Konzepte, die irgendwie der Literatur entliehen waren. Auf Zirkus Maximus waren es 2, so da hatten wir beide ein großartiges Buch, was wir beide gefeiert haben, von Kurt Vonnegut, falls das was sagt, amerikanischer Schriftsteller. Und das war halt ein Buch, was von Anekdoten und miesen Pointen nur so strotzt. Also es ist eigentlich die Bibel der Zyniker sozusagen. Aber natürlich gibt es viele Konzepte, die der Literatur, aber auch jetzt dem Kino entliehen sind. Ich bin halt zwischen Büchern zum Beispiel aufgewachsen. Also Bücher waren immer große Bücherbände und überall waren Bücher. Also das war sozusagen, neben dem Essen waren immer irgendwo lang immer überall Bücher rum. Auch bis heute ist meine Wohnung mit Büchern zugestellt. Die Bücher, die da rumstehen, liest man dann eher nicht und dann wird einem eher ein Buch empfohlen oder jemand drückt ein Buch in die Hand. Das liest man dann viel eher als die Klassiker oder so. Also ich habe nichts von Thomas Mann gelesen, nichts von Hesse oder so, da kann ich dir, weil das hat mir auch schon allein die Schule verdorben. Dafür habe ich halt eigentlich fast alles von Dostojewski oder so gelesen. Also das, was man in der Schule nie, was ich zumindest nie in der Schule irgendwie auf dem Lehrplan stand oder so. Die interessanten Sachen, die habe ich irgendwie, glaube ich, selber entdeckt irgendwie. Einfach das Eigeninteresse an Sachen so. Das hatte ich aber immer schon. Aber ich habe auch nie eingesehen, wieso ich dann Sachen lernen soll, die mich nicht interessieren. Ich bin nun nicht jemand, der sich für Naturwissenschaften interessiert. So. Und ich werde mich auch nie in meinem Leben mich für Naturwissenschaften interessieren. Das war mir eigentlich immer schon klar und das war nie meins. Und deswegen war ich auch häufig in der Schule immer scheiße. Und die Sachen, die mich immer interessiert haben, waren Geschichte und waren Bücher. Ich glaube, also so von der sozusagen das Erlebnis, was mich am meisten dann auch in meinem Leben sozusagen dann auch fürs normale Leben beeinflusst hat, war wirklich tatsächlich MF Doom, Operation Doomsday. Weil das war wirklich eine Zeit, wo ich einfach gar keinen Bock mehr hatte auf Rap. Wo mir auch alles tierisch auf den Geist ging und auch generell irgendwie, das war halt alles so ein Trott, in dem man irgendwie war. Und diese Rap-Geschichte war irgendwie vorbei. Diese ganze, wovon ich vorhin schon erzählt habe, diese ganze Berlin-Connection irgendwie ist so auseinandergegangen. Man wusste nicht so richtig im Leben mit sich anzufangen. Und dann habe ich die Platte gehört und die. Zuerst habe ich die zwei Videos gesehen und dachte, Mann, irgendwie, das ist auch so jemand, der irgendwie so aus so einer totalen Resignation heraus irgendwie Musik macht irgendwie. Und es hat mich unglaublich motiviert, also die Platte. Und auch motiviert, weiter Musik zu machen und irgendwie auch über sein eigenes Leben irgendwie zu lachen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. So. Also das war auf jeden Fall so, woran ich mich erinnern kann, glaube ich, so ein sehr wichtiges Ereignis. So. Aber ja, mittlerweile bin ich jetzt auch nicht mehr so der Über-Doom-Nerd oder so. Für mich gibt es auch andere gute Musik. Vielleicht war es auch 95 irgendwas, irgendwie das erste Mal einen ganz schlimmen Absturz zu haben und dann irgendwie, dass einen irgendwie bei irgendeinem Beat eine Basslinie irgendwie da irgendwie rausholt. Also, das kann das auch gewesen sein. Aber so bewusst würde ich wirklich sagen, dass das Album auf jeden Fall so auch da viel verändert hat. So. Also Hip-Hop bedeutet mir vielleicht gar nicht so sehr viel, also so als Kultur oder so, bin ich da jetzt nicht mehr involviert und ja, interessiere mich jetzt auch nicht mehr, na klar, man kennt immer noch einen Haufen Leute, die Graffiti machen und aber so richtig Verbindung jetzt habe ich eigentlich nur zur Musik, also ich habe halt zu Fire auch Turntablism und so Kram und ja, das ist halt irgendwie das Pendant zur Arbeit. Also sozusagen das, was irgendwie jeder haben sollte, einfach, dass man in seinem Leben auch was Produktives für sich selbst macht. Also dass man halt nicht nur für Geld arbeitet, was dann irgendwann weg ist, wenn man es ausgegeben hat, sondern dass man halt irgendwie zurückschauen kann oder auf was oder was in der Hand hat, was man halt irgendwie erschaffen hat. Irgendwie. Also das ist halt ja, das ist wofür ich lebe im Endeffekt. Also ich mache meine Arbeit, wo ich mit meinem Geld verdiene. Aber wichtig ist mir wirklich, die Musik ist mir, das ist sozusagen auch der rote Faden. Das ist eigentlich das Einzige in meinem Leben, was ich einfach durchgezogen habe. So. Und ich glaube auch, ich mache es bis 40 will ich es auf jeden Fall noch weitermachen. So. Ich habe mir ja mal gesagt, ich will bis 30 weitermachen. Jetzt bin ich 30 und jetzt, und was ich mit 40 sage, ist eine andere Geschichte, weißt du? Aber ich würde das nie irgendwas anderem unterordnen. Also eigentlich ordne ich den Rest der Musik unter. Natürlich gibt es Sachen, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt Asche so, deswegen kann ich jetzt hier die zwei Wochen nicht jetzt irgendwie an irgendeiner EP sitzen oder so. Dann gehe ich arbeiten so. Und ich, ja, die Arbeit macht auch Spaß. Aber die hat für mich nicht denselben Stellenwert wie die Musik. Nicht mal die Frau hat denselben Stellenwert wie die Musik. Das hat sich da einzuordnen, weißt du? Und die versteht das aber auch, weißt du? Weil wenn ich das nicht mehr hätte, so, dann wäre ich, glaube ich, ein unerträglicher Mensch. Und das ist für mich schon eigentlich der Lebensinhalt so nicht. Und selbst wenn es dann nicht mehr die Musik sein sollte, lesen und schreiben, das ist einfach meine Beschäftigung, mein Hobby, wie andere Leute ihre Modelleisenbahnplatte haben und damit auch alt und glücklich werden. So stelle ich mir das auch vor.